Erster, wir wissen alle etwas über das Fleisch, das Göttern geopfert wurde. Wissen macht Menschen oft stolz. Liebe aber hilft anderen. Zweiter, wenn jemand denkt, er weiß viel, dann weiß er noch nicht, wie man richtig weiß. Dritter, wenn jemand Gott liebt, dann kennt Gott diesen Menschen. Vierter, wir wissen, es gibt keine falschen Götter. Es gibt nur einen Gott. Fünfter, es gibt viele Götter und Herren. Die Menschen nennen sie so. Sie sind im Himmel oder auf der Erde. Sechster, für uns gibt es nur einen Gott, den Vater. Er hat alles gemacht. Und es gibt einen Herrn, Jesus Christus. Er hat auch alles gemacht. Siebter, aber nicht alle Menschen haben dieses Wissen. Manche sind an falsche Götter gewöhnt. Sie essen Götzenopferfleisch. Ihr Gewissen ist schwach und wird dadurch schlecht. Achter, was wir essen, ist vor Gott nicht wichtig. Wir sind nicht besser, wenn wir essen. Wir sind nicht schlechter, wenn wir nicht essen. Neunter, aber passt auf, dass euer Wissen die schwachen Brüder nicht zum Stolpern bringt. Zehnter, jemand sieht dich im Haus eines falschen Gottes essen. Du hast Wissen. Er ist schwach. Wird sein Gewissen ihn nicht ermutigen, auch Götzenopferfleisch zu essen? Elfter, dein Wissen bringt den schwachen Bruder ins Verderben. Christus ist für diesen Bruder gestorben. Zwölfter, wenn ihr so gegen eure Brüder sündigt, verletzt ihr ihr schwaches Gewissen. Dann sündigt ihr gegen Christus. Dreizehnter, wenn das Essen meinem Bruder schadet, werde ich nie wieder Fleisch essen. So schade ich meinem Bruder nicht.